Dann danke ich herzlich für die Einladung, freue mich, dass ihr gekommen seid. Und ich denke, so in so einer kuscheligen Runde ist das auch kein Problem, irgendwie mal zwischendurch eine Zwischenfrage zu stellen oder so. Also wenn da irgendwas unklar ist, sagt das bitte. Wenn zu viel vorausgesetzt wird oder zu wenig und ihr alles da schon wisst, könnt ihr gerne intervenieren. Und ansonsten kann ich nur sagen, ich bin in Hamburg in der Hamburger Studienbibliothek aktiv, falls mal jemand nach Hamburg kommt. Das ist auch echt eine Bibliothek mit ganz schönen Büchern und ansonsten machen wir eben Veranstaltungen und Arbeitskreise und schreiben Texte und sind im Moment auch im Bündnis gegen Hamburger Unzumutbarkeiten aktiv, was sich gegründet hat nach einer Auseinandersetzung mit antisemitischen, antiimperialistischen Schlägern. Da kann ich im Bedarfsfall gerne später am Abend auch noch was zu erzählen. Gut, also es soll jetzt bei mir ja um Drogenpolitik und Gesundheitswahn gehen. Ich meine, dass die Dinge zusammenhängen, erschließt sich schon wahrscheinlich relativ von selber. Drogenpolitik ist in gewisser Hinsicht ein Paradigma der nachbürgerlichen Gesundheitspolitik, also die, die wir seit einigen Jahren, Jahrzehnten zu erleben haben. Und diese Form der Gesundheitspolitik ist wiederum selber ein zentraler Baustein zeitgemäßer autoritärer Herrschaft. Nämlich eben die Form, die autoritäre Herrschaft gerade hierzulande immer hatte, von Gehorsam ohne Befehl. Also man muss gar nicht immer ganz genau alles anweisen und die Leute wissen trotzdem, was sie zu tun haben. Und da ist Drogen- und Gesundheitspolitik halt ein ganz hervorragendes Vehikel. Zu beobachten ist ja seit einiger Zeit das Drängen des Körpers überhaupt in die Politik. Also das, was dann auch manchmal den Namen Biopolitik trägt. Von dem Kampf um die Anerkennung sexueller Identitäten bis zu dem, was dann gerne beschönigend Bioethik genannt wird, also Fragen der Stammzellenforschung, das heißt der Verwertung von menschlichen Föten, Fragen der Eugenik, Fragen, wann die politische Frage, wann überhaupt ein Mensch tot ist, wann man also einen Körper für leblos erklären darf und wann nicht, oder wann man ihn auch leblos in welcher Form machen darf. Von hochsymbolischen, aber auch sehr wirksamen Anti-Raucher-Kampagnen, gepaart in letzter Zeit mit dem immer beliebteren Thema unsere Kinder, die Dicken, also Anti-Fettsuchtskampagnen, bis eben überhaupt zur in Gesundheitsreform kodifizierten Fit-for-Fun-Moral, das, naja, immer gut drauf sein und dabei hochgesund. Und schließlich natürlich der sexuelle Voyeurismus, der sich eben in der Politik nicht nur im hochgradigen Interesse an Clintons Eskapaden und Gerhard Schröders vier Ehefrauen äußert, also vier nacheinander, sondern eben auch die sadistischen Fantasien über Kinderschänder umfasst, also sowohl die unglaubliche Faszination, was diese Leute denn so treiben, als auch die sadistischen Fantasien, was man mit deren Körpern eigentlich alles anstellen müsste. Dieser politisierte Körper ist eben ein gespenstischer Wiedergänger der entfremdeten eigenen Leiblichkeit. Und das werde ich dann versuchen auszuführen. Dieser politisierte Körper lässt Herrschaft tatsächlich unter die Haut wandern. Er steht an der Schnittstelle von präventiver Verbrechensbekämpfung und sozialpolitischem Ordnungsdrang. Er verlötet ökonomischen Sachzwang. Das heißt die Übermacht der zweiten Natur mit der Macht der alten, der ersten Natur. Was damit gemeint ist, also erste Natur ist halt die Naturnatur, zweite Natur ist nach einem Begriff von Marx und Hegel halt die Gesellschaft, die selber sich darstellt, als wäre sie eine natürliche Ordnung, als wäre sie halt auf so ewig und auf Dauer wie die natürliche. Dieses Bündnis aus erster und zweiter Natur, wie sie eben zum Beispiel in der Gesundheitsreform sich darstellt, erscheint Machtherrschaft schicksalshaft. Einerseits einfach in dem Sinne, dass es die Ausgestoßenen wie im Mittelalter an ihrem Körper zeichnet, Das heißt, dass man wirklich wieder an den Zähnen erkennen kann, zu welcher Klasse, zu welcher Schicht einer gehört. Und wo das noch nicht so ist, soll das hergestellt werden. Ich erinnere mich daran, dass es bei den heißen Debatten um die Gesundheitsreform irgendwie auch Leserbriefe in der Hamburger Morgenpost gab, dass es ja ein Skandal sei, dass gerade die Sozialhilfeempfänger die Zahnarztkosten so bezahlt kriegen, dass man sie immer an den guten Zähnen erkennt. Das soll natürlich umgedreht werden. Andererseits ist es eben so schicksalshaft, so unausweichlich, weil eben Gesundheitspolitik, Gesundheitsvorsorge, der Zwang, sich ständig gesund zu halten, eben nur natürlich erscheint. Wurde die Frage gestellt, lieber reich und gesund als arm und krank, also lieber reich und gesund oder arm und krank, fällt die Wahl nicht schwer. Es versteht sich eigentlich fast schon selber, dass man da was tun muss, sich fit zu halten, sich gesund zu halten. Der Staat erinnert eigentlich nur freundlich an diesen Zwang zur Selbstvorsorge. Um nur mal das beliebteste Aktionsfeld in letzter Zeit zu betrachten, die Rauchverbote, die treffen ja durchaus nicht irgendwie das wilde Leben oder sowas. Von allen Lastern ist Rauchen das Banalste und ist Tabakrausch der belangloseste. Und von allen Süchten ist wahrscheinlich tatsächlich die Nikotinsucht, die am schwersten zu legitimieren ist. Nur bedeutet genau das, dass das sozusagen zum Kriterium wird, dass tatsächlich jedes Laster unter den Zwang fällt, sich legitimieren zu müssen. Und gerade nicht mehr eben das zu sein, was man halt so tut, selbst wenn es unvernünftig ist. Bei all dem, was da so zu beobachten ist, das Beispiel Rauchverbote zeigt es, geht es nie bloß um Ökonomie. Natürlich geht es immer auch einfach um Senkung von Kosten im Gesundheitswesen. Aber den Nichtraucherschutz zum Beispiel lässt man sich ja durchaus was kosten. Nicht nur in dem Sinne, dass Kneipen über ziemlich heftige Umsatzeinbußen zu klagen haben. In Hamburg, seitdem es da das absolute Rauchverbot außer in Winzkneipen gibt. Zum Beispiel auch die Tatsache, dass in einer Zeit, wo nun wirklich Leute, die ihren Job verlieren, drangsaliert und schikaniert werden, wie es nur geht, die Tatsache, dass man also, wenn man kündigt, weil am Arbeitsplatz so viel geraucht wird, man keiner Sperrfrist zu erwarten hat, sondern sofort sein Arbeitslosengeld ausgezahlt kriegt, zeigt eben, dass es hier sowas lässt man sich was kosten. Und für die Rentenfrage wäre Rauchen ja auch gar nicht so ganz schlecht. Auch sonst ist es ja so, dass viele von den Maßnahmen, was in der Gesundheitsreform passiert ist, also das Streichen von ganz vielen verschiedenen Therapie- und Vorsorgeformen, etwas ist, was natürlich auf lange Sicht einfach mehr kosten wird, als es auf kurze Sicht einspart. Aber es geht eben tatsächlich nicht einfach nur darum, um die Frage, wie viel Geld ist da oder wie viel nicht. Kann es in Gesundheitspolitik auch gar nicht gehen, weil wie Hermann Gremlitzer mal darauf hingewiesen hat, für die Frage, wäre das eine Frage, die Sinn macht, wäre die Antwort immer Euthanasie. Denn in gewisser Hinsicht ist überhaupt jede Aufrechterhaltung von Kranken, von Alten ein Luxus, der sich nicht ökonomisch rechtfertigen lässt. Es geht tatsächlich um mehr. Es geht wirklich in gewisser Hinsicht um Moral, nämlich in dem Marx'schen Sinne, wie Marx von dem moralischen Moment in der Wertbestimmung der Arbeitskraft redet. Um das kurz zu klären, also jede Ware bestimmt sich ja ganz kurz danach, wie viel gesellschaftlich durchschnittlich notwendige Arbeitszeit in sie eingegangen ist. Und Marx sagt, das ist natürlich bei der Ware Arbeitskraft, die man halt tagtäglich als Lohnarbeiter verkauft, überhaupt nicht anders. Auch da ist eben die Frage, wie viel gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit geht hinein, um diese Arbeitskraft zu reproduzieren. Das heißt, wie viel Einheiten Arbeitszeit an Essen, Trinken, Dach über dem Kopf und so weiter. Nur, anders als normal gibt es sozusagen immer ein moralisches Moment darin, was es eigentlich ist, dieses notwendig, um eine Arbeitskraft zu reproduzieren. Also was tatsächlich ein Mensch wirklich zum Überleben braucht. Das ist in dem Sinne ja immer etwas Umkämpftes, als schwer festzulegen ist. Inzwischen gehört zum Beispiel dazu, dass Fernsehen etwas ist, was man zum Überleben braucht. Das war früher mal nicht so. Aber ist heute auch ganz offiziell in diesen Warenkörben. Was braucht man? Fernsehen gehört dazu. Was eben dieses Umkämpftsein, dieses was braucht ein Mensch, das heißt, was braucht dessen Körper, um sich zu reproduzieren, was das meint, das lässt sich tatsächlich, und damit werden wir am Thema, sehr schön an der Drogenpolitik zeigen, wie es sie eigentlich seit Beginn des 20. Jahrhunderts gibt. Drogen waren stets so eine Arena des Aushandlungsprozesses, vom angeblich zu hohen Alkoholkonsum der Proletarier im 19. Jahrhundert über die Haschisch-Hysterie, die es in den 30ern und dann nochmal in den 60ern, 70ern gab, wo eine damalige Gesundheitsministerin erklärte, Haschisch mache unsere Jugend zu trägen Orientalen. Und was heute vor allen Dingen an den sogenannten Smart Drugs oder dem Gehirndoping durchgespielt wird, also welche Art von chemischer Manipulation des eigenen Geistes ist legitim, vielleicht sogar notwendig, um in der modernen Arbeitswelt von heute mitzukommen. In gewisser Hinsicht stehen Drogen gerade die, wo man nicht so gut zeigen kann, dass die einen nüchtern, konzentriert, leistungsfähig machen, stehen immer als Inbegriff eines Exzesses, also sozusagen eines überschießenden Naturmoments in dieser wahren Arbeitskraft und dessen Reproduktion, also einer Form, den eigenen Körper unvernünftig zu gebrauchen. Dass dieser Zwang, sich ja immer Naturprodukte einzuverleiben, damit der Körper wieder weiter funktioniert, also das, was eben das Natursubstrat der wahren Arbeitskraft heißt, dieser Zwang ist immer ja ein Quell der Störung. Also es kann immer unglaublich viel schief gehen bei dem, was man da mit sich und seinem Körper anstellt. Man kann zu viel trinken, man kann zu viel essen, man kann zu wenig essen, man kann das Falsche essen, man kann sich richtig oder falsch betten und so weiter. Es ist also immer eine unglaublich trickige, komplizierte Sache und immer auch ein Quell des misstrauischen Blickes. Tut sozusagen, lässt er sich das zu gut gehen, dieser Mensch? Lässt er sich zu schlecht gehen? Pflegt er seinen Körper zu sehr? Verweichlicht er dadurch? Pflegt er ihn zu schlecht? Ist er deswegen dann morgens bei der Arbeit nicht mehr fit? Und so weiter. Und man hat dann sagen, genau mit dieser Vorstellung von Drogen als dem exemplarisch nicht notwendigen Genuss, dem nicht notwendigen Stoffwechsel mit der Natur, so eine Art Schibulett gefunden, um zu markieren, hier, das geht eben gar nicht. Und zwar durchaus eben nicht nur aus Sicht des Kapitalisten, für den das natürlich eigentlich sowieso störend ist, dass seine Arbeitskraft einen Körper hat, der immer irgendwas will, verlangt und so weiter, dem man Geld zahlen muss, was eigentlich immer schon zu viel ist, damit der dann sich auch noch irgendwie nachts ein Dach über dem Kopf hat, sondern eben auch aus Sicht des Proletariers selber, der ja mit sich wirtschaften muss und immer entscheiden, was ist für mich eine sinnvolle Investition in den Körper. Und da ist sozusagen dann die Grenze erreicht, wo man sagen kann, hier, die Drogen, die tun ihm überhaupt nichts Notwendiges, das ist sozusagen der exemplarische Exzess. Das ist das, wo das Riskante in geht gar nicht mehr umschlägt. Diese Unterscheidung ist natürlich, und das macht es eben so notwendig, sie so willkürlich, sie ist immer ziemlich beliebig. Was ein menschlicher Körper braucht und was nicht, ist ja gerade das, was, weil der menschliche Körper eben gerade kein Instinktgesteuerter ist, sondern ein Triebhafter. Das heißt also zugleich immer ein Geistiger, einer, der immer mehr will, als er hat. Ja, diese Grenze ist daher immer beliebig, immer Willkür, immer nie vernünftig zu treffen, weil menschliches Begehren immer exzessiv ist. Nie ist man in Harmonie mit sich und seinem Körper, mit seinen Bedürfnissen. Nie kann man sagen, das brauche ich und das brauche ich nicht. Wie gut muss das Essen schmecken oder reicht es, tut es auch der Mückenkuchen bei Marx? Ist so und so viel Essen nicht schon schlimm, was man dann wieder mit so und so wenig Essen abbauen muss? Ist die Diät nicht schon Magersucht und so weiter? Und die Willkür dieser Unterscheidung zwischen notwendigen und nicht notwendigen Stoffwechsel mit der Natur, diese Willkür der Unterscheidung wird eben an den Drogen und ihren Gebrauchern exekutiert. Und zwar eben in dem Sinne, dass dann wirklich die Drogentoten der schlagende Beweis sind, die durch die Drogenpolitik eben hergestellten Drogentoten, die es ja gar nicht geben müsste, die es aber gibt durch die Bedingungen der Illegalisierung, und an denen kann man dann Schlagen zeigen. Hier, da hat wirklich jemand seinen Körper systematisch durch falschen Genuss, durch falschen Stoffwechsel zugrunde gerichtet. Genau diese Logik der Unterscheidung zwischen notwendigen und riskanten Stoffwechsel mit der Natur, notwendigen und riskanten Konsum, die drängt eben, gerade weil sie so willkürlich ist, auf stetige Ausweitung. Was alles nicht notwendig, also als riskant zu gelten hat, und damit immer auf neue Willkür. Inzwischen geht es ja längst nicht nur um Drogen, sondern auch beispielsweise um Extremsportarten, die dann auch nicht mehr versichert sein sollen oder zum Teil auch schon nicht mehr sind, wenn da Unfälle passieren. Einerseits, andererseits werden innerhalb der Drogen, ich hatte das Stichwort Gehirndoping erwähnt, die Grenzen jetzt plötzlich anders gezogen, feiner. So, selbst der Recreational Drug Use durch Haschisch am Feierabend oder Ecstasy am Wochenende kann durchaus in der richtigen Berufsbranche zu dem, sagen wir mal, notwendigen, gewünschten, sinnvollen Stoffwechsel mit der Natur gehören, weil es die Leute halt bei Laune hält. Und das ist ja auch tatsächlich das, was man zum Beispiel in Diskursen über Drogenprävention, Suchtprävention in den letzten 20 Jahren hatte, dass sozusagen diese Kategorien, die an Drogen gewonnen werden, von exzessivem, gefährlichem Konsum, sich immer mehr von den Stoffen abkoppelt und immer mehr auf Verhaltensweisen angewandt wird. Wodurch schließlich Suchtprävention wirklich zu einer allgemeinen gesellschaftlichen Selbstbefragung wird. In einer Welt der 1000 Süchte gibt es sogar Selbsthilfegruppen für manische Überraschungseisschüttler und ähnliches. Und wo der Nichtsüchtige, der kreative, leistungsfähige, starke, selbstsichere, was auch immer, also kurzum gesunde Mensch, nicht mehr der negativ bestimmte Regelfall, über den es nicht viel Worte zu machen gibt, gilt, also einfach der, der gerade nicht krank ist, sondern als strahlendes Leitbild, als hehres Ziel und als unendliche Aufgabe fungiert. Diese Veränderung der Drogen im weiteren Sinne, also überhaupt die Veränderung der Gesundheitspolitik, auch dieses Ziel, nicht mehr Krankheiten abzuwehren, bestimmtes schädliches Konsumverhalten zu verhindern, sondern eben neu und positiv zu bestimmen, so und so sollst du dich verhalten haben. Gesundheit also zum neuen Leitbild zu machen, und das ist wirklich sehr durchschlagend. Ich kann nachher noch mal Geschichten aus der PISA-Studie erzählen von vor einigen Jahren, wo es durchgeschlagen hat. Diese Veränderung also von Drogen- und Gesundheitspolitik ist eben Ausdruck einer gewandelten politischen Bedeutung oder politökonomischen Bedeutung des Körpers im Produktionsprozess. Zum einen, ganz banal, sozusagen auf die negative Seite der Gesundheitsreform gewandt, die Ausklammerung bestimmter Klassen, bestimmter Schichten, bestimmter Tatbestände aus der Finanzierung durch Krankenkassen, kann man es sich einfach leisten, die Menschen in die, wie es dann so schön heißt, Eigenverantwortung freizusetzen. Es gibt ja in dem Sinne keine industrielle Reservearmee mehr, die man noch bei Laune und gesund sich halten müsste. Es gibt keine Arbeiterkörper, die mit Macht und ihrem starken Arm verlangen können, dass ihnen mittels Rente im Alter sozusagen ein Denkmal gesetzt wird. Es gibt einfach ziemlich viele überflüssige Körper. Dass diese Freisetzung in die Eigenverantwortung, wie es ja immer so schön heißt, keine Entstaatlichung ist, oder beziehungsweise wenn eine Entstaatlichung, dann keine Entherrschaftlichung, sondern ganz im Gegenteil eine amorphe Intensivierung des Zugriffs auf die Menschen, des herrschaftlichen Zugriffs, kann man übrigens auch schön an einigen drogenpolitischen Tendenzen zeigen. Sagen, das, was dann immer unter dem Therapie statt Strafe gefasst wird, dieses Schlagwort, das es jetzt auch seit 20, 30 Jahren gibt, hat ja den Blickwinkel weg von der kriminellen Tat, das Verbotene, wofür man dann, weil man etwas Falsches getan hat, bestraft wird, also weg von der kriminellen Tat hin zu einer kranken Persönlichkeit verschoben hat, die sozusagen nichts dafür kann, was sie da tut, Drogen konsumieren, deswegen auch nicht bestraft werden muss, sondern zum Arzt gehört. Und das hat, das ist sozusagen so eine bestimmte Form von Entstaatlichung natürlich, weil so die Repressionsorgane dann nur noch sehr im Hintergrund bleiben. Und das hat für die Leute, sagen erstmal gerade für Heroingebraucherinnen und Gebraucher, natürlich auch sehr positive Folgen, weil sie dann vom Arzt erst Methadon kriegen können, statt einfach im Knast sich irgendwo verzweifelt eine Spritze zu suchen. Aber es ist eben auch die Legitimation eines sehr viel totaleren Zugriffs, als sie im Knast möglich ist. Methadonprojekte haben ja früher, inzwischen ist das etwas laxer, jedenfalls in sozialdemokratischen Bundesländern, haben ja immer so dieses Moment, dass man täglich zum Arzt oder zu der Beratungsstelle muss, wo man das kriegt, und eben auch genau der Lebenswandel überwacht wird, ob man auch ja alles richtig macht, kein Beigebrauch, den richtigen Freundeskreis und so weiter. Dann das wird nochmal getoppt durch dieses, wo die Sozialdemokraten lange Zeit mit, das ist ja unser Modellprojekt, nämlich die kontrollierte Heroinabgabe, die es einige Jahre lang als Versuchsballon in Hamburg gab. Ich glaube, das gibt es inzwischen gar nicht mehr, weil das von den Junkies kaum angenommen wurde. Also die mussten ja tatsächlich mit Tricks und Werbung Junkies dazu bringen, hier diese Heroinabgabe in Anspruch zu nehmen. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil erstens Heroin einfach eine relativ kurze Halbwertszeit hat. Das heißt, man muss ungefähr 3 bis 4 Mal zu dieser Heroinpraxis da rennen, um sich seinen Schuss zu setzen. Und zweitens, ich lese das einfach nur mal vor, wie das dann aussieht. Also die kriegen dann das Heroin, verabreichen es sich selbst unter ärztlich-pflegerischer Aufsicht an der Ambulanz. Und nach der Medikamentenabgabe finden in den Räumen der Heroinambulanz die Beratungsgespräche und die soziale Betreuung statt. Das heißt, ich habe mir gerade einen Schuss gesetzt und dann statt den zu genießen, kommt der Sozialpädagoge und will mit mir über mein Leben reden. Und das ist tatsächlich nicht sehr attraktiv und soll es natürlich auch nicht sein, weil es da nicht um Genuss, sondern um Medizin geht und ist dementsprechend einfach sehr schlecht angenommen worden. Also diese Form des totalen Zugriffs eben nicht nur auf einzelne Taten des Individuums, die verhindert werden sollen, sondern auf das eine ganze Persönlichkeit, die in die richtige Richtung gelenkt werden soll, inszeniert oder spielt nach, was tatsächlich auch in der Produktionssphäre sich wandelt. Dort in der Produktion braucht man ja immer weniger, ich hatte es vorhin gesagt, immer weniger, die aber ja immer intensiver. Nämlich Leute mit Leidenschaft für die Sache, mit den richtigen Affekten, Schlüsselqualifikationen und Teamfähigkeiten, also mit Haut und Haar. Je wichtiger aber Geist und Psyche werden in den neuen flachen Hierarchien und Dienstleistungsberufen und was eins gibt, je unwichtiger wird eben der Körper. Auf aus dem, was Marx einmal, wie Marx einmal Arbeit definiert hat, nämlich die Verausgabung von Hirn, Muskeln, Nerven, werden die Muskeln immer mehr rausgekürzt. Genauer gesagt natürlich werden sie verdrängt, und zwar einmal eben in die Sweatshops der Peripherie, wo Leute, wie der Name sagt, eben tatsächlich schwitzen, weil sie 16 Stunden am Tag oder länger harte körperliche Arbeit machen. Und andererseits in die dunkelsten Regionen der Metropolen, nämlich das Unbewusste und die Muckibuden. Auch der Programmierer, es ist ja nicht so zu verstehen, als wäre der Körper wirklich egal, auch der Programmierer spürt natürlich seinen kaputten Rücken, nur darf er darauf eben, anders als der Minenarbeiter, der stolz auf seine Staublunge ist, darf er darauf eben keine Identität aufbauen. Sondern ganz im Gegenteil, das ist eben etwas, was nicht so ist, wie es sein müsste. So ein Rückenproblem. Ergo Muckibude. Weil also das Kapital mit Körpern, mit körperlicher Arbeit immer weniger anfangen kann, kann es auch der Besitzer dieses Körpers nicht mehr so richtig. Der Körper mit all seinen Wünschen, mit all seinen Trieben, Bedürfnissen, Empfindungen, wird immer mehr zum Hemmschuh, zum Klotz am Bein, den man mit sich rumschleppt, ohne eigentlich zu wissen so richtig warum. Und wenn dieser Körper eben anfängt, sich zu sehnen, zu ächzen, Schmerzen, zu leiden, dann weiß man, dass irgendwas gerade schiefgegangen ist, dass etwas mit einem nicht stimmt, dass man irgendwo nicht mehr mitkommt, dass man etwas also mit sich falsch gemacht hat. Der Körper, sobald man ihn spürt, wird eben zu einem Minitekel des Scheiterns. Die Extremfälle sind genau die fettleibige Unterschicht, bei der man dann eben, also in diesem Fettleibigen steckt ja schon drin, die macht sich so breit und kommt gleichzeitig nicht aus dem Sessel hoch. Um es zu steigern, eben der nach Exkrementen stinkende Obdachlose oder eben der tote Junkie im Bahnhofsklo. Das sind eben seine Minitekel des Scheiterns, die der Körper eben dann vorführt. Um sich gegen dieses Scheitern zu wappnen, wird eben dieser gefährliche, bedrohliche Körper, für den es in der Produktion keinen Platz mehr gibt, dort ausgestoßen und kehrt stattdessen als Idealisierter, als Phantasma in der Konsumtion wieder. Da kümmert man sich plötzlich ganz fürchterlich um seinen Körper, mit den richtigen Produkten, den richtigen Angeboten, den richtigen, wie auch immer. Der lockere, fitte, freudige, entspannte, makellose Körper, also der ideale Konsument, führt eben diesen makellosen Körper als einen narzisstischen Panzer vor, als ein Schutzschild gegen das Scheitern, an dem er sich jeden Tag im Spiegel vergewissern kann, ich bin gesund, ich mach's richtig, ich bin leistungsbereit. Nur freilich, und das ist die gemeine Dialektik dieses Blicks in den Spiegel, genau dieser Blick in den Spiegel ist immer trügerisch, weil der Spiegel nur die Oberfläche zeigt. Und ich weiß nicht, ob jemand von euch die Werbung der Darmkrebsprophylaxe kennt. Da ist so ein älteres Ehepaar, was absolut alles richtig macht. Also sie sind erfolgreich im Beruf und im Privatleben. Sie wollen segeln gehen und führen also wirklich aktiv und Hobbys und weiß der Teufel. Und dann kommt die Schrift, er weiß nicht, dass er Darmkrebs hat. So, und das ist eben genau das. Man weiß es nie. Gesundheit bleibt immer ein Phantasma, weil man eben nicht sehen kann, wie viel im Körper schon kaputt ist. Und es ist immer irgendwas im Körper kaputt. Die sichere Gesundheit kann es allein schon deswegen nicht geben, weil jeder Körper sterben muss, weil jeder Körper verfallen muss. Und es gehört ja zum Wahn, irgendwie hat Wolfgang Port mal gesagt, in heutiger Zeiten die Vorstellung, dass Menschen sterben, immer irgendetwas schuld sein muss, immer irgendein falscher Lebenswandel, Krankheit, Umweltkatastrophe, was auch immer, und es nicht einfach ein natürlicher Prozess ist. Aber genau das ist natürlich das, was das dazu passende Denken. Das heißt, dieser, der gesund sein will und gleichzeitig sich nie sicher sein kann, bin ich jetzt eigentlich gesund, mache ich immer alles richtig, der steht eigentlich ständig im Zustand permanenter Ungewissheit, permanenter Überforderung, permanenten Stresses. Und genau die Kampagnen, die einem dabei helfen sollen, ne, den eigenen Körper pfleglich zu behandeln, gesund mit ihm umzugehen, verstärken gerade diesen Überforderungseffekt, dieses Gefühl der Unsicherheit. Ich habe mal einen schönen Brief meiner Krankenkasse bekommen, die Barmer, ich mache ja solche Briefe immer ungern auf, aber las dann: Zu viel ist nicht besser als zu wenig. Die Barmer rät: Bewegen Sie sich, treiben Sie Sport, aber übertreiben Sie es nicht. Und das ist eben genau das System, wie es funktioniert. Treibe ich keinen Sport, bin ich ein Schlaffi. Treibe ich zu viel Sport, bin ich irgendwie ein Thrill-Seeker, mit dem auch was nicht stimmt. Und man weiß ja auch, bei vielen Sportarten produziert der Körper Endorphine, die chemisch mit Heroin ziemlich verwandt sind. Es bleibt also in diesen ganzen Situationen, esse ich zu viel, esse ich zu wenig, mache ich zu viel Sport, mache ich zu wenig Sport, halte ich mich richtig. Also kümmere ich mich richtig zu viel oder ist das eigentlich schon krankhaft, wie viel ich mich um mich kümmere? In diesem Zustand dauernder Unsicherheit und dauernder Überforderung bleibt eigentlich nichts als dem anderen zu vertrauen, dem großen anderen, der Herrschaft, um mit jener kreatürlichen Bedrohung namens Körper und dessen Begierden fertig zu werden. Wo jeder Genuss zum Exzess werden kann, jeder Exzess krankhaft zu werden droht und jede Krankheit wiederum eine metaphysische Drohung ist, braucht es einen, der sagt, du darfst. Und genau das, so heißt ja auch die Marke mit dem Versprechen Genuss ohne Reue. Du darfst. Leitprodukte, die sozusagen genauso Spaß machen, aber ohne Gefahren, die du ohne Gewissensbisse benutzen kannst. Genuss ohne Reue und Sex, wo er dem Workout dient. Und ein Urbild, genau dieses Mechanismus, dieses Angewiesensein auf einen, der sagt, du darfst nicht, du machst nicht. Ein Urbild irgendwie, dieses Mechanismus findet sich wieder in der Regulierung des Drogengebrauches in der bürgerlichen Gesellschaft. Drogen, also die klassischen Rauschdrogen, aber auch Stoffe wie, keine Ahnung, Tee, Kaffee, Medikamente, sind ja auch deswegen unheimlich, weil sie als Naturprodukte auf den Geist wirken. Also ich schmeiße mir irgendein komisches Chemikalium ein und plötzlich sehe ich ganz andere Dinge. Sie erinnern daher an die Kreatürlichkeit des Subjektes, an die Tatsache, dass das Sehen, Denken, Wahrnehmen tatsächlich nur Kaliumionen sind, die irgendwo längs wandern. Und sie erinnern zugleich daran, dass der Geist, also wiederum in dieser Naturkausalität, diesem ein Kaliumion führt zu Serotoninausschüttung, einfach nicht aufgeht. Weil das, was man da sieht, einfach so komplett was anderes ist als Serotoninausschüttung. Sie stellen also mit anderen Worten das festgefügte Ich und seine Grenzen, nämlich die Grenze zum Körper, in Frage, gerade das instrumentelle Verhältnis, die Spaltung von Subjekt und Leib. So sehr die Drogen daher locken, so sehr schrecken sie eben auch den, um seine so sehr schrecken sie auch das sich um seine Autonomie sorgende Subjekt, also das immer Herr im eigenen Haus sein will. Und sie schrecken umso mehr, wenn diese Autonomie selber prekär wird, selber eigentlich nur noch scheinhaft, bloß noch Mittel irgendwie der Verwertung, der Kapitalverwertung wird. Was also da verlockt, diese Heteronomie-Erfahrung, muss abgespalten und externalisiert werden, das heißt eben übertragen auf einen bösen anderen, einen schlechten anderen, den Dealer, dessen Verführungskraft das schwache Ich sich eben nur erwehren kann, wenn der Staat das für ihn übernimmt. Und das hat man, glaube ich, seit den 90er Jahren immer mehr gesehen in der Drogenpolitik, dass sich die Verfolgung immer weniger auf die Konsumenten richtet, sondern das ist ja auch dann sozusagen das erklärte Ziel. Es sind die Konsumenten, das sind eher ja welche, die können nichts dafür, aber die Dealer, die können was dafür, weil sie eben die bösen Verlocker sind, die Verführer. Und es ist eben offensichtlich so, dass die meisten Subjekte es sich nicht mehr zutrauen, einfach selber mal Nein zu sagen, wenn ihnen irgendjemand schüchtern ein "Brauchst du was?" entgegenhisst. Zum Dealer, also zum Verführer, kann jedoch, auch das liegt wieder in der Logik der Sache, jeder werden, der Lust verspricht. Eben nicht nur der hissende Schwarzafrikaner, sondern eben genauso der multinationale Konzern, der als McDonald's die Kinder zur Fettsucht verführt. Oder die Zigarettenindustrie und ihr unmittelbarer Repräsentant, der Raucher am Nebentisch. Dagegen muss dann mit Staates Hilfe das Subjekt sich immer stärker abdichten. Immer stärker sich also an sich selber genügen finden. Krankes, schädliches, begehrliches Fernhalten. So lange, bis es selber in Leichenstarre versinkt. Von Hagens Inszenierung, also dieser Typ, der die Leichenbilder, also der diese Leichen da künstlerisch aufdrapiert und ja einen irren Boom ausgelöst hat, von Hagens Inszenierung, die ja die Menschen zeigen sollen, wie sie wirklich sind, nur wenn man in sie reinguckt, wenn man den ganzen Aura und sowas mal weglässt, den ganzen metaphysischen Primamborium, von Hagens Inszenierung, also die Menschen zeigen, wie sie in echt sind, bestätigen genau Adornos Satz aus dem Minima Moralia. Wenig fehlt und man könnte die, welche im Beweis ihrer quicken Lebendigkeit und strotzenden Kraft aufgehen, für präparierte Leichen halten, denen man die Nachricht von ihrem nicht ganz gelungenen Ableben aus bevölkerungspolitischen Rücksichten vorenthielt. Auf dem Grunde der herrschenden Gesundheit liegt der Tod. Ceterum censeo Germaniam esse delendam und